Kundgabe 3232. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.08.1944. Erfüllung der Voraussagen. Allen Menschen lasse ich Kunde zugehen von dem bevorstehenden Ende. Denn auch meine Gegner mache ich aufmerksam, damit sie nicht einstens sagen können, es sei ihnen verborgen geblieben. Doch so sie ihr Ohr verschließen, so sie spotten oder verlachen, was in Form von Prophezeiungen ihr Ohr berührt, sind meine Warnungen und Ermahnungen vergeblich. Denn zum Glauben zwinge ich keinen Menschen. Doch diese werden erbeben, so das Ende nahe ist. Erkennen sie doch ihr verkehrtes Denken und auch die Hoffnungslosigkeit ihrer Lage. Die Menschheit will nichts mehr annehmen, was aus dem geistigen Reich ihr geboten wird. Sie ist so irdisch gesinnt, dass ihr jegliches Gefühl für geistiges Gut abgeht. Ich aber kann den Menschen nicht mehr bieten, als was sie anzunehmen bereit sind. Ich kann sie nicht durch offensichtliche Wunder zum Glauben zwingen, weil es meine Geschöpfe sind, die ursprünglich in vollster Freiheit des Willens tätig waren und die durch einen Glaubenszwang ihre Freiheit gänzlich verlieren würden und also unvollkommen blieben bis in alle Ewigkeit. Ich kann nur durch Menschenmund mich äußern und muss es ihnen überlassen, ob sie mein Wort erkennen wollen durch unbedingtes Wahrheitsverlangen und uneigennützige Liebetätigkeit. Denn nun wird ihnen mein Wort tönen, und sie erkennen den Geber des Wortes in jeder Mahnung und Warnung, und also beachten sie es auch. Doch welche Willenlosigkeit beherrscht die Menschen gerade diesen geistigen Kundgaben gegenüber? Sie nehmen nichts ernst und glauben, dass Gott die Geschehnisse so lenken wird, wie es ihrem Willen und ihrer Berechnung entspricht. Und wie wenig tun sie daher an ihrer Wesensgestaltung. Und es wird die Stunde kommen, ohne dass sie vorbereitet sind auf das nahe Ende. Sie verfolgen nur das Weltgeschehen und ziehen ihre Schlüsse daraus. Doch ich werde sie aufschrecken und ihnen zeigen, dass ich die Welt regiere und dass ich wahrlich so bestimme, wie es euch Menschen dienlich ist. Und alles wird sich abwickeln, meinem Plan von Ewigkeit entsprechend, wie ich es euch Menschen ankündige durch meine Diener auf Erden. Und die Menschen werden nun erkennen müssen, dass ich nur auf ihr Wohl bedacht war, dass ich sie retten wollte und nur Widerstand bei ihnen fand. Denn nur der Wille zu Gott verbindet ihre Seelen mit mir. Der Wille zu mir aber gibt ihnen auch das Verständnis für mein Wort, für mein Handeln und Wirken in der letzten Zeit vor dem Ende. Und dann erst wird mein Wort befolgt werden, so wie es noch Zeit ist, denn was ich ankündige, geht buchstäblich in Erfüllung, weil ich durch den Geist ein Wissen zur Erde leite, das voll und ganz der Wahrheit entspricht. Und darum muss ich alles erfüllen, was ich euch Menschen verkündet habe, lange Zeit zuvor, auf dass ihr daran erkennet, wann das Ende nahe ist. Amen.